Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Mitte der 70er Jahre, als in Deutschland der politisch korrekte, gut gemeinte Soziokrimi boomte, mischten sich die Beatniks in die Kriminalliteratur ein. Neben seinem Schriftstellerfreund Jörg Fauser war es vor allem Ulf Mier, der der Gattung wieder Blut zuführte. Ganz nach dem Vorbild der amerikanischen schwarzen Serie prägen schnelle Plots, eine harte Sprache und ursprüngliche Motive Miers Romane. Den einflussreichsten stellen wir Ihnen nun in einer Hörspielfassung vor. Puma von Ulf Mier. Franz Morgenroth erwachte genauso früh wie in all den zurückliegenden Jahren und frühstückte in einem Café in der Rue Royale. Du siehst blendend aus, Franz. Sie nicht, Kommissar. Sie sehen aus, als ob Sie zu fett essen und sich zu viel mit alten Geschichten beschäftigen. Es ist nicht alles rausgekommen damals. Genug für 9 Jahre. Ich will die anderen. Von mir aus kannst du dir deinen Anteil holen. Ist mir nicht so wichtig. Pass mir auch nicht, dass sie dich reingelegt haben damals. Sie wussten, dass nicht ich den Wachmann erschossen habe, Belfond. Sie haben es immer gewusst. Trotzdem haben sie es mir angehängt. Wer war es denn von den beiden? War es François oder Robert? François? Robert? Was soll das sein? No. Franz, nicht frech werden. François Santini und Robert Maillon natürlich. Santini kannst du vergessen. Der kann froh sein, wenn er noch eine Schlampe findet, die für ihn anschaffen geht. Um ehrlich zu sein, ich tippe auf Robert. Ich denke, dass Robert das ganze Geld hat. Ist das jetzt alles? Sagen wir fürs Erste. Das Frühstück geht auf mich. Viel Glück. Und Glück wirst du brauchen, Puma. Liest du Zeitung? Solltest du. Stehen manchmal interessante Sachen drin. Es war die L'Equipe, die Kommissar Belfond auf dem Tresen hatte liegen lassen. So gefaltet, dass der Bericht über das Derby auf der Galopprennbahn von Hamburg-Horn ganz oben lag. Das Foto über 2 Spalten zeigte die vollbesetzten VIP-Logen. Um einen der vielen Zuschauerköpfe hatte Kommissar Belfond mit Filzstift einen roten Kreis gezogen. Franz Morgenroth musste nicht einmal genau hinsehen, um zu erkennen, dass der rundliche Mann mit dem sorgfältig gestutzten Schnurrbart Robert Maillon war. Als Franz Morgenroth in Hamburg ankam, war es sonnig und warm. Robert Maillons Haus lag in einer Gegend, wo man sich nicht zur Miete einquartieren kann und die Mauern höher als die Häuser sind. Ich hab dich erwartet, Franz. Trinken wir? Komm zur Sache, Robert. Wie hast du dir die Regelung vorgestellt? Du hast nichts in der Hand, also schlag hier nicht so einen Ton an. Ich habe einen Mann, der weiß, was er zu tun hat, wenn ich ihn nicht zu einer bestimmten Zeit besuche. Du blöffst. Du hast sauber abgesessen und mir kann Belfond nichts anhängen. Der Mann hat eine eidesstattliche Erklärung von mir, wer damals geschossen hat. Und ein Papier, das beschreibt, was du jetzt hier in Hamburg so treibst. Deinen netten kleinen Drogenhandel. Also gut. Reden wir. Ich konnte das Kapital damals nicht rumliegen lassen. Dann wäre es heute nichts mehr wert. Ich habe investiert und ein Geschäft aufgebaut. Und? Kein Geschäftsmann hat viel Bargeld im Haus. Wie viel? $40,000 in gebrauchten Scheinen. Sauberes, gutes, deutsches Geld. Gut. Ich bin einverstanden. Zählst du nicht nach? Ich weiß, wann du lügst und wann nicht. Du willst schon gehen? Was hast du mit dem Geld vor? Das ist keine gute Frage, Robert. Das Geld gehört dir. Mach's gut, Puma. Meine Stimme noch. Wo bist du? München. Ich habe mir hier ein Haus gemietet. Es freut mich, dass es dir gut geht, Franz. Ich brauche zwei Fachleute für eine Sache, die länger dauern kann. Einen für Autos, der selber gut fährt, und einen mit einer sicheren Hand. Tu te débrouilles en anglais? Oui, pas mal. Hab eine Menge dazugelernt. Da, wo ich war. Und das Finanzielle? 30, 30, 40. 40 für mich, 5% von jedem für dich. Um was für eine Größenordnung geht es? 3 Millionen. Rappelle-moi dans deux jours. In 2 Tagen ruf wieder an. Der Raum war groß und dunkel. Eine langgezogene Theke mit Hockern und Blick auf die Tanzfläche teilte den Raum in ungleiche Teile. Auf der Tanzfläche sahen sich die schweißtriefenden Pärchen in der verspiegelten Wand selber zu. Franz sah dem Mädchen zu, das sich näher drängelte. Sie trug eine Lederjacke, lose um die Schultern. Und ihr rot gepunktetes Cowboyhemd sah aus, als habe sie darin geschlafen. Die Haare waren hochgesteckt. Es war die gleiche Frisur wie auf dem Foto in der Zeitung. Bevor sie sich an den Nebentisch setzte, trafen sich ihre Blicke. Ihre graublauen Augen glitzerten wie Eis in der Märzsonne. Als sie wenige Minuten später wieder aufstand und sich zum Ausgang drängelte, wartete Franz, bis sie verschwunden war, und folgte ihr. Der grüne Kamangia stand auf dem Gehsteig. Ich habe den Schlüssel stecken lassen. Kriegen Sie den vielleicht so auf? Angeblich soll es beim Volkswagen ja ganz leicht sein, aber ich kann es trotzdem nicht. Auf welche Art soll ich es denn machen? Franz sah ihr offen ins Gesicht und dachte an das Zeitungsbild, das er zerrissen hatte. Wie es am schnellsten geht. Franz zog eine Haarnadel aus ihren Haaren und bevor sie ihre Zigarette angezündet hatte, saß Franz bereits hinter dem Steuer. Dafür fahre ich Sie nach Hause. Ich fahre Sie nach Hause. Wenn ich das jetzt komisch finde, sagen Sie, erstens habe ich nicht die geringsten Absichten und zweitens bin ich so alt, dass ich Ihr Vater sein könnte. Erstens habe ich nicht die geringsten Absichten und zweitens bin ich so alt, dass ich Ihr Vater sein könnte. Sie waren am Nebentisch, stimmt's? Warum? Was wollten Sie da? Ich habe irgendwo was darüber gelesen. Über den Laden? Oder über mich? Wissen Sie, wer ich bin? Vielleicht sind Sie einer von meinem Vater. Ich kenne Ihren Vater nicht. Meinen Vater kennt jeder. Kamalo, Panzerstahl, reich und mächtig. Sind Sie einer von der Polizei? Was dann? Nichts Besonderes. Ich wohne aber ziemlich weit weg, Richtung Autobahn Garmisch. Wie heißen Sie? Reden Sie immer so wenig? Mit den Namen ist es wie mit den Wörtern. Jeder benutzt sie und stellt sich was anderes darunter vor. Sie stimmen nicht. Ich möchte schwimmen gehen. Erstens? Wenn ich schwimmen gehe, meine ich eigentlich Wasser, auch wenn die Worte nichts mehr bedeuten. Ich sage Ihnen, wo es ist. Es war eine jener Sommernächte, in denen es nie ganz dunkel wird. Franz setzte sich ins Gras und blickte auf den See. Er konnte sie nicht sehen, aber die Wellen und Kreise im Wasser verrieten ihm, wo sie war. Er ließ sich auf den Rücken fallen und schloss die Augen. Kann ich dein Hemd haben? Franz warf es ihr zu. Billy trocknete sich die Haare und deutete auf den tätowierten Puma-Kopf auf seinem Oberarm. Weißt du, Puma, es gibt eigentlich nur zwei Gruppen von Menschen, die Tätowierungen haben. Gangster und Matrosen. Matrose war ich mal. Warum gehst du da nicht schwimmen? Matrosen lieben die See, aber hassen das Wasser. Billy schwieg. Sie sahen sich an. Beide wussten, dass jeder von ihnen nur auf seinem Platz zu verharren brauchte. Und alles würde bleiben, wie es bis jetzt gewesen war. Küss mich. Franz hatte fast vergessen, wie sich eine Frau anfühlt. Ihre Haut war kühl und glatt und roch nach frischem Gras. Die Nacht ging in eine sirrende, angenehm kühle Dämmerung über. Als sie später zum Wagen zurückgingen, blieb sie plötzlich stehen und warf ihre Arme um seinen Hals. Wenn du willst, sehen wir uns wieder. Ich habe ein Zimmer im Motorama. Wenn du willst, komm. Aber ich warte niemals auf jemanden. Ich muss gehen. Ich fahre dich nach Hause. Du fährst mich zum nächsten S-Bahnhof. Franz Morgenroth stieg am Isartorplatz aus und ging über die Ludwigsbrücke zur Lilienstraße, um seinen Wagen abzuholen. Dann fuhr er nach Hause, ließ heißes Wasser in die Wanne laufen. Er dachte wieder an das Zeitungsbild. Er schaffte es nicht, die Erinnerung an das Bild von der Erinnerung an die Gefängniszelle zu trennen. 2 Jahre hatte er nur dieses Bild gehabt und nur an seinen Plan gedacht. Er wusste, er hatte heute Abend einen Fehler gemacht, aber er bereute ihn nicht. Sein Plan war dadurch nicht in Gefahr. Er würde es so einrichten, dass sie ihn nicht wiedererkennen konnte. Er würde es so einrichten, dass ihr nichts geschah. Er hatte das Sagen. Er machte den Plan. Der Fachmann für Autos kam am Samstagmorgen mit dem Zug in München an. Er war Engländer und hieß John Morham. Die Sun vom Vortag steckte, wie Gustav es ihm gesagt hatte, mit der Titelseite sichtbar nach außen in der linken Jackentasche. Und seinen Mantel trug er über dem rechten Arm. Wenn ich richtig verstanden habe, geht es um 2 Wagen. Einen für die Übergabe und einen für die Abreise. Richtig. Das Versteck im Wagen muss groß genug sein für eine Menge Papiergeld. Kannst du das machen? Kein Problem. Wie lange brauchst du dafür? 4 Tage. Muss präzise gemacht werden. Der Amerikaner wird dir helfen. Der Amerikaner hieß Robert Tomczyk und traf am gleichen Nachmittag in Riem ein. Franz achtete auf die vereinbarten Zeichen und erkannte ihn sofort. Hattest du einen guten Flug? Wie sowas eben ist. Was passiert denn der mit dem Mädchen? Sie muss weg. Zu gefährlich. Sehen wird sie uns nicht. Wegen der Masken. Andererseits, die Italiener haben den kleinen Getty auflaufen lassen. Die Sache war von Anfang an schlecht gemacht. Italiener. Reden zu viel und denken zu wenig. Hätten beim Handtaschenklauen bleiben sollen. Bei Kidnapping darf man keine halben Sachen machen. Ich nehme an, du hast einen bestimmten Grund, warum du mir das Angebot machst. Ja. Macht dir das gar nichts aus? Nein. Hast du das schon oft gemacht? Ich kannte einen Mann, dem war es schon zu viel, aus dem Bett aufzustehen. Also, wenn du mich damit meinst. Kein Mensch verlangt von uns, dass wir plötzlich alle gute Freunde sind. Also, was ist? Ich bin dabei. Akzeptiert. Wie viele Flaschen Bier hast du heute getrunken? 2, 3, 4. Die halbe Flasche Johnny Walker an deinem Nachttisch nicht mitgerechnet. Wenn du dabei sein willst, kippst du sie jetzt sofort aus. Auch die volle im Koffer. Wenn ich arbeite, rühre ich keinen Tropfen zu viel an. Das kann mir keiner nachsagen. Willst du morgen zurückfahren? Nein, zum Teufel. Gut, dann arbeitest du bereits. Das heißt, keinen einzigen Tropfen mehr. Alles klar. Wirst du es schaffen? Selbstverständlich. Wir machen es morgen in einer Woche. Das reicht. Siehst du irgendwo einen Mantel? Ich sehe einen Haufen Kram, aber keinen Mantel. Ebenso. Kommt was an. Als sie erwachte, war die Dunkelheit einem trüben Grau gewichen. Ein bitterer Geschmack stieg ihr vom Magen hoch in die Kehle. Und die Übelkeit legte einen grauen Schleier vor ihre Augen. Die Handschellen waren kein Traum. Nicht die an den Händen und auch nicht die an den Füßen. Eine dritte verband die Fußfessel mit dem Bettgestell. Sie starrte das Stück Papier an der Wand an, ohne zu begreifen. Sie sind entführt worden, verhalten Sie sich ruhig, dann geschieht Ihnen nichts. Au! Hunger? Durst? Der Mann hatte eine Wollmaske mit Seeschlitzen über dem Kopf. Durst. Wenn du schreist, wird dich niemand hören. Wenn du nicht mitarbeitest, geben wir dir Spritzen. Ich bin ganz ruhig. Der Mann mit der Wollmaske schloss ihre Fußfesseln auf, half ihr hoch und stützte sie. Der Flur war dunkel. Der Mann nahm ihr die Handschellen ab und schob sie in die Toilette. Die Toilettentür hatte keinen Schlüssel und der Mann mit der Kapuze wartete im Flur. Er brachte sie zum Bett zurück. Er legte ihr die Fesseln wieder an und ging hinaus. Als er wiederkam, stellte er einen Topf mit Fleischbrühe auf den Tisch. Essen. Nachdem sie gegessen hatte, schob er ihr den Pappbecher mit Wasser und eine Tablette hin. Es war eine Valium 25. Dann war sie wieder allein. Wenig später war ihr alles egal. Und sie wollte nur noch schlafen. Wir haben Ihre Tochter entführt. Wenn Sie die Polizei einschalten, werden Sie Ihre Tochter nicht lebend wiedersehen. Bereiten Sie 3 Millionen in D-Mark und US-Dollar vor. In gebrauchten Scheinen und ohne fortlaufende Nummerierung. Warten Sie unseren nächsten Kontakt ab. Ich habe es Ihnen gesagt. Mehr als einmal habe ich es gesagt. Was haben Sie gesagt, Schwiefke? Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen auf Ihre Tochter aufpassen. Wollen Sie mir vorschreiben, wie ich meine Tochter erziehe? Natürlich nicht, Herr Kamerlo. Der Brief und das Telefonat machen keinen sehr amateurhaften Eindruck. Wir hatten einen Streit, es ging um Geld. Sie halten es für möglich, dass Ihre Tochter selbst die Entführung vortäuscht? Ich war in Ihrem Apartment. Nimmt man seinen Pass mit, wenn man entführt wird? Wie gut kennen Sie Ihre Tochter? Kennen Sie sie gut genug, um ihr das zuzutrauen? Sie werden unverschämt, Schwiefka. Tun Sie was. Ich bin nächste Woche in Bonn, danach in Paris. Ich bin erst Sonntagabend zurück. Sie bleiben hier im Haus für den Fall, dass während meiner Abwesenheit was kommt. Bringen Sie die Sache schnell zu Ende, Schwiefka. Wir können nichts tun, bevor die andere Seite nicht den nächsten Schritt macht. Und nichts davon an die Presse. Sie garantieren mir das, Schwiefka. Hey, wach auf. Komm schon. Es war Mittwochnacht, aber das wusste Billy nicht. Für sie waren die Tage keine Tage mehr. Der Maskierte hatte sie wachgerüttelt. Sie richtete sich auf und erschrak. Der Maskierte hatte eine Pistole in der rechten Hand und eine Polaroid-Kamera in der linken. Er legte die Pistole auf den Tisch. Sie hob mit einer schüchternen Geste ihre Handgelenke mit den Handschellen. Nein. Warum nicht? Ich verhalte mich ganz ruhig, ich tue Ihnen doch nichts. Schwierigkeiten. Sieht nicht gut aus für Sie. Warum? Ihr Vater zahlt nicht. Er will nicht zahlen? Er hält die Entführung für vorgetäuscht. Denkt, Sie stecken selbst dahinter. Weiß er, was Sie tun, wenn er nicht zahlt? Ja, sicher. Schauen Sie hoch. Wir machen ein Foto. Der Maskierte stand auf und Billy blickte hoch. Der Blitz flammte auf und das Polaroid schob sich surrend aus dem Kameraschlitz. Dann schob er den Tisch näher an das Bett heran. Können Sie damit umgehen? Und sie sah den Kassettenrekorder und das Mikrofon auf dem Tisch. Reden Sie mit Ihrem Vater. Er ist es, der Sie umbringt, wer er nicht zahlt, nicht wir. Sagen Sie ihm das. In einer halben Stunde komme ich wieder. Ich weiß nicht, was ich dir noch sagen soll. Wir haben uns gestritten, aber... aber das kannst du doch einfach nicht von mir glauben. Sie sagen, du lehnst ab, weil du denkst, ich stecke dahinter. Das kann doch nicht sein. Vater, das... Hol mich hier raus, Papa. Bitte, hilf mir. Das kam zusammen mit dem Polaroid und einem neuen Brief. Heute geben wir ihr die erste Heroinspritze. Morgen zwei, übermorgen drei. Warten Sie auf unseren Anruf. Wenn Sie die Polizei verständigen, stirbt Ihre Tochter sofort. Ich glaube nicht, dass die Entführung vorgetäuscht ist. Mich interessiert nicht, was Sie glauben. Sie müssen zahlen. Sie haben Ihre Stimme gehört. Ist das alles, was Ihnen dazu einfällt? Dafür lassen Sie mich aus der Konferenz mit dem Minister holen? Gegen eine vorgetäuschte Entführung spricht, wie die Sache abläuft. Wer weiß, was Billy denen dafür versprochen hat. Welcher Beweis würde Sie denn überzeugen? Ein Ohr? Sagen Sie mir lieber, was Sie tun wollen. Werden Sie auf den Anruf warten? Ich kann die Konferenz in Paris nicht absagen, nur weil Sie etwas glauben, was Sie nicht beweisen können. Was soll ich denen sagen, wenn Sie wieder anrufen? Was glauben Sie, Schwiefka, wofür ich Sie bezahle? Ja? Sie sind nicht Camalo. Ich spreche nur mit ihm. Warten Sie. Auf einer Konferenz in Paris. Mein Name ist Wegener. Ich bin sein Bevollmächtigter. Er hat die Vollmacht auf Band gesprochen. Herr Wegener ist von mir bevollmächtigt, für mich zu verhandeln. Ich selber bin erst in ein paar Tagen zurück. Franz Camalo. Ich spreche nur mit Camalo selbst. Dieser Trick zwingt uns zu Konsequenzen. Wir werden dir jetzt die Spritzen geben. Wir melden uns Montag wieder. Ja? Hören Sie sich das hier genau an. Macht auf Band gesprochen. Kennen Sie den Mann? Wegener gibt es wirklich. Er ist Prokurist. Aber das ist nicht Wegener. Sicher? Das ist nicht Wegener. Was hat das zu bedeuten? Sieht so aus, als lässt er Sie hängen. Ich glaube nicht, dass sie gelogen hat. Ja, ist trotzdem schwer zu begreifen. Vielleicht hassen sie sich. Vater, der seine Tochter hasst. Leute wie Camalo können eine ganze Menge. Vielleicht hätten wir ihn holen sollen, nicht sie. Wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Ich hab dir gesagt, keinen Tropfen Alkohol. Dein Plan ist kaputt, das ist unklar. Das Problem ist, du willst das nicht sehen. Und dann glaubst du vielleicht, dieser Ami sagt dir, was er wirklich denkt. Ich sage immer, was ich denke. Solange ich denken kann. Du redest wie ein Mann mit einem schlechten Gewissen. Sprüche. Ich kenne einen Mann, der wusste auf jede Frage eine Antwort und gewann jedes Quiz, du liebe Zeit. Du hältst dich da raus, Tomczyk. Das ist meine Sache. Gib mir die Flasche, John. Gib mir die Flasche. Norm starrte Franz aus glasigen Augen an. Gib her! Und suchte nach einer Antwort. Ich frag dich nicht zweimal, John. Schließlich zuckte er mit den Schultern und zog den Flachmann aus der Tasche. Das primitive Grinsen treibe ich dir aus, kleiner Arme. Ja? Was man tun will, soll man gleich tun. Pass mal auf. Ich sag doch, was man tun will, soll man gleich tun. Tomczyk stand breitbeinig über Morm. Er hielt die Pistole in beiden Händen. Tomczyk! Und die Mündung zeigte auf einen Punkt über Morms Nasenwurzel. Steck das weg. Ich dachte, der hätte bessere Nerven. Du hast recht. Am Abend brachte er der Maskierte statt der üblichen Hamburger grünen Salat, Brot und Käse. Ist irgendwas im Fernsehen? Über mich? Nein. Sie machen sich zu viel Gedanken. Würden Sie sich an meiner Stelle nicht auch Gedanken machen? Ich bin nicht an Ihrer Stelle. Ich hasse Sie nicht. Ich würde sogar gerne mit Ihnen reden. Später. Wenn alles vorbei ist. Wozu? Sie behandeln mich anständig. Von mir aus können Sie erzählen, was Sie wollen. Ich glaube, Sie haben mich nicht richtig verstanden. Für mich hat das nichts mit Ihnen zu tun. Sie sind Teil eines Geschäfts. Keiner von uns hat was gegen Sie. Es ist ein Geschäft. Ein ganz normales Geschäft. Weiter nichts. Verstanden? Dann hören Sie wieder was von meinem Vater. Nehmen Sie Ihre Tablette. Billy steckte die Tablette in den Mund und behielt sie dort. Das beherrschte sie inzwischen. Der Maskierte stand auf. Sie saß auf der Bettkante. Ihre Arme lagen auf dem Tisch. Sie hatte den Blick gesenkt, als er auf sie zuging. Sie erstarrte, als seine Hand in ihrem Blickfeld erschien. Die Hand berührte ihren Unterarm und zog sich, eine Spur zu hastig, wieder zurück. Wenn Sie Schmerzen haben, Toilette oder sowas, klopfen Sie an die Wand neben dem Bett. Er hat mich angefasst, dachte Billy, als ob er mich trösten wollte. Sie hatte Herzklopfen. Ein ekelhafter Geschmack breitete sich in ihrem Mund aus. Am nächsten Morgen war Billy wach, lange bevor der Maskierte ihr das Frühstück brachte. Was wünschen? Das ist genauso einfach zu besorgen wie Hamburger. Pizza und Champagner, okay? Reden Sie nicht so viel und legen Sie sich hin. Sonst geben wir Ihnen Spritzen. Der Maskierte kam nach den 19 Uhr Nachrichten. Billy wartete, bis er sich hingesetzt hatte. Sie zog das Tablett heran und klappte die Pappschachtel auf. Die Pizza war noch warm und schmeckte scharf und gut. Zufrieden? Oh. Hört bloß noch der Champagner. Sie haben mir keine Marke gesagt. Er war hinaus, bevor ihr eine Antwort einfiel. Bitte. Ich kann's nicht fassen. Na los, machen Sie auf. Aber nicht knallen lassen. Ja, Moment. Soll das hier etwa meine Henkersmahlzeit sein? Reden Sie keinen Unsinn. Wann sprechen Sie wieder mit meinem Vater? Soll ich Sie wieder mitnehmen? Nein, nein, aufmachen. Wenn es die letzte ist, ist eben die letzte. Verdammt. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Sie mühten sich beide mit dem Verschluss ab. Er machte eine Bewegung und sein Unterarm streifte ihre Brüste. Eine Welle lief über ihre Oberarme bis zu den Handgelenken. Trinken Sie auch einen Schluck, ich drehe mich um. Okay. Tomczyk zog seine Maske bis zur Nase hoch und trank einen Schluck. Dann zog er sie wieder herunter. Und? Wie finden Sie ihn? Ist nicht kalt genug. Würden Sie mich wirklich... Ich meine, würden Sie das wirklich können? Ja. Hören Sie auf damit. Drehen Sie sich zur Wand. Okay, okay. Schon vergessen. Ist noch was drin? Billy schob ihm die Flasche hin und sah die Wand an. Komisches Zeug. Okay, das wär's. Sind Sie okay? Alles in Ordnung? Sie streckte ihre Hand aus und legte sie auf seinen Arm. Ich heiße Billy. Tomczyk ergriff Billys Handgelenk. Irgendeine Stimme in seinem Kopf sagte ihm, dass sie anfing, ihn in Schwierigkeiten zu bringen. Ich glaube, ich habe sie ganz gern. Sie haben Angst. Das ist alles. Jetzt habe ich keine Angst. Tomczyk legte ihr seine Hand auf die Brust. Er spürte ihre warme Haut unter der dünnen Baumwolle und ihren Herzschlag, der genauso schnell war wie sein eigener. Wenn wir das Licht ausmachen, kannst du die Maske ausziehen. Nein. Billy ließ seinen Arm los, richtete sich auf und zog ihr T-Shirt mit beiden Händen über den Kopf. Tomczyk griff hastig nach ihr. Es ging sehr schnell. Später, als er im Garten stand und in den Himmel starrte, dachte er, dass er das erste Mal in seinem Leben nicht mit Dollar bezahlt hatte für die Liebe. Das wunderbare Gefühl hielt an. Er dachte nicht daran, dass man für alles im Leben bezahlen muss und es dabei auf die Währung nicht ankommt. Sie kamen zu zweit und ließen ihr keine Chance. Einer hielt sie fest und der andere stieß ihr die Nadel ins Fleisch. Sie wechselte in eine rosawolkige Betäubung. Die beiden Maskierten legten ihr Handschellen an, stopften ihr einen Knebel in den Mund und verbanden ihr die Augen. Sie waren ganz sachlich. Sie spürte, wie sie aus dem Zimmer geschleppt wurde. Weit weg in Billys Hirn lauerte die Angst und das Entsetzen. Dann wurde sie auf den Boden gelegt. Eine Wolldecke wurde über sie geworfen. Dann war da ein Geräusch. Eine Bewegung. Auto, dachte sie. Ich fahre. Franz Morgenroth stand am Fenster. Er nahm den Koffer vom Schrank, warf ihn auf das Bett und klappte ihn auf. Sein Gesicht im Türspiegel des Schranks war grau. Der Wagen hielt ein Stück vor der Kiesgrube. Das Mädchen lag auf dem Boden. Tomczyk nahm die Wolldecke weg und zog sie aus dem Kofferraum. Eine schweißverklebte blonde Haarsträhne hing über der schwarzen Augenbinde. Dann löste er den Knoten in ihrem Nacken und nahm ihr den Knebel aus dem Mund. Bitte, bitte, tu's nicht. Lauf weg, los. Nein. Du sollst abhauen. Los, mach schon. Was bist du eigentlich für einer, wenn du keine Pistole hast, ha? Oder kannst du nur mit Pistole? Lauf weg. Ich sag euch, wie ihr das Geld kriegen könnt. Mach's kurz. Ich weiß es wirklich. Tomczyks Gesicht blieb unbewegt. Er hatte noch niemals gezögert, abzudrücken. Der Himmel wurde rot. Die Sonne ging auf. Franz Morgenroth hatte sein Zimmer nicht verlassen. Er hörte den Wagen zurückkommen. Er blieb sitzen und starrte vor sich hin. Bist du da drin? Ich muss mit dir reden. Später. Nein, jetzt. Ich hab sie wieder mitgebracht. Das Mädchen kam zuerst rein. Los, sag sie. Der Mann am Fenster drehte ihr den Rücken zu. Kann ich eine Zigarette haben und was zu trinken? Trink's hier, Robert. Franz drehte sich um und sah die Überraschung in ihren Augen. Puma. Tomczyks Blick wanderte von einem zum anderen. Morm starrte fassungslos vor sich hin und schüttelte den Kopf, als wolle er ein lästiges Insekt vertreiben. Sie weiß, wie wir an das Geld kommen. Wie soll das aussehen? Lass es dir von ihr selber sagen. Vorher müssen wir noch was klären. Was? Ihr müsst mich beteiligen. Keiner bekommt dadurch weniger. Wir verlangen einfach mehr. Wir? Hast du das gehört, Franz? Wir? Ich habe ja Ohren am Kopf. Ich kann nach dieser Geschichte nicht nach Hause zurück. Also gut. Fang an. Es geht um ein illegales Geschäft. Mit Panzern. Mein Vater hat es gemacht. Seine Partei hat es arrangiert. Es gibt einen Vertrag. Da steht alles drin. Wenn wir den haben, zahlt Kamalo jeden Preis. Und? Hast du ihn zufällig in deiner Handtasche? Nein, aber ich weiß, wo er ist. Kamalo hat eine Kommode in seinem Arbeitszimmer. In eine der Schubladen wirft er immer das restliche Geld, wenn er von seinen Reisen zurückkommt. Escudos, Pfund, Franc, Dollar, Peseten. Vor 2 Wochen habe ich was gebraucht und bin heimlich in sein Arbeitszimmer. Auf dem Tisch lag der Vertrag. Und der Vertrag liegt jetzt in der Kommode? Nein. Aber der Schlüssel zum Panzerschrank. Du traust ihm? Es ist ein Geschäft. Es gibt Regeln. Er hat sich nicht daran gehalten. Ich habe ihn gesehen. Vorher. Ohne Maske. Jede Wette, dass er euch nichts davon gesagt hat. Wie hast du ihn genannt? Puma? Wegen der Tätowierung. Ich habe mit ihm geschlafen. Ich habe den gleichen Fehler gemacht. Ich habe nicht vor, es ihm zu sagen. Hat er dich gezwungen? Ich bin froh, dass du mich nicht erschossen hast. Vergiss es. Es ist vorbei. Dann ist beides vorbei, okay? Du bist seltsam. Tom schickt sie auf die Uhr. Sie bleiben zu lange. Erst in der Halle fiel Schwiefka das verrückte Jaulen und Bellen der Hunde auf, die irgendwo im Haus eingesperrt sein mussten. Er versuchte vom Haustelefon Kamalo in der Bibliothek anzurufen. Die Leitung war tot. Ebenso die Leitung nach draußen. Er durchsuchte das ganze Haus und fand Kamalos Haushälterin gefesselt im Keller. Die Entführer hatten ihre Lösegeldforderung von Kamalo selbst aufschreiben lassen. 4 Millionen. Schwiefka fuhr ins Dorf am See und suchte eine Telefonzelle. Verbinden Sie mich bitte mit Dr. Straubinger. Er rief nicht die Polizei an. Sagen Sie, Schwiefka ist am Apparat. Für diesen Fall hatte er eine besondere Telefonnummer. Dr. Straubinger? Dr. Max Straubinger hörte zu, ohne zu unterbrechen, und stellte wenige, aber präzise Fragen. 4 Stunden später war das Geld da. Warum habt ihr ihn mitgebracht? Für ihn und den Vertrag werden Sie auf jeden Fall zahlen. Wann rufst du an? Und wo? Morgen Abend. Am Telefon wird der Mann sein, der sich beim letzten Telefongespräch als Wegner ausgegeben hat. Er ist Schwiefka. Die alte Frau bei Kamalo hat's mir gesagt. Schwiefka ist Kamalos Kettenhund. Wird er die Polizei rufen? Bestimmt nicht. Sicher weiß doch schon, wie es jetzt weitergeht. Schwiefka wird Kamalos Stellvertreter anrufen. Den Politiker? Genau den. Sie werden zahlen. Und so wie Kamalo frei ist... Wird er nicht sein. Was? Puma, du hast gesagt... Wir halten unsere Abmachung. Was meinst du, wie lange brauchen Sie, um das Geld aufzutreiben? Nicht lange. Ich fahre in die Stadt. Telefonieren. Ja? Ich bin's. Morgen. Wann und wo? Ich rufe wieder an. Wir behalten die Tochter als Geisel. Franz Morgenroth ging zurück. Im englischen Garten war es dunkel. Die Luft war kühl. Er dachte nach. Er wusste jetzt, er hätte die Möglichkeit, dass Kamalo nicht zahlt, voraussehen müssen. Er hatte es versäumt, sich vorher über das Verhältnis von Kamalo zu seiner Tochter zu informieren. Er hatte in der Einsamkeit seiner Gefängniszelle einen Plan entworfen. Und dieser Plan war perfekt, weil er sich nach den Gesetzen der Logik richtete. Aber Menschen reagieren nicht logisch. Das war sein größter Fehler. Er hatte das Planspiel für den Plan gehalten. Sie zahlen. Gut. Kamalo will dich sehen. Ich will ihn nicht sehen. Er ist dein Papa. Na und? Du hast mir wehgetan. Ich dachte, es gefällt dir. Nein, es gefällt mir nicht. Es wird schwierig, mit dem Geld über die Grenze zu kommen. Und? Schwiefka macht das für uns. Warum der? Weil er es kann. Wenn du ihn gut bezahlst, ist er ehrlich. Zahlt ein anderer besser, schwenkt er um. Und wie willst du das machen? Ich rufe ihn an. Versteh mich nicht falsch. Aber traust du den beiden? Den beiden? Irgendwas an dem Ami gefällt mir nicht. Red nicht drum rum. Das ist ein Irrer. Und er hat es nicht fertiggebracht, sie umzulegen. Ja? Sagen Sie nichts. Hören Sie mir zu. Sie wissen, wer hier ist, Schwiefka? Ja. Sagen Sie nicht meinen Namen. Sagen Sie nur ja oder nein. Wollen Sie eine von den 4 Millionen haben, Schwiefka? Kamalo trug eine schwarze Augenbinde und seine Handgelenke waren mit Handschellen gefesselt. Sie hatten ihm eine Spritze mit einem Betäubungsmittel gegeben. Sein Kopf pendelte haltlos zwischen den Schultern. Seine Schritte waren unsicher und seine Füße schleiften über den Boden. Billy sah zu, wie sie ihn durch das Zimmer schleppten. Sie hatte nicht das Gefühl, dass der Mann auf den wackeligen Beinen ihr Vater wäre. Dann war sie allein. Kurz darauf hörte sie die Garagentür und den laufenden Motor. Sie sah nicht, wie der Wagen aus der Garage kam, zum Tor rollte und Franz das Tor zur Straße öffnete. Sie blieb still sitzen. Sie hörte, wie das Tor geschlossen wurde. Fass mich nicht an. Ich habe Angst vor dir, Puma. Weißt du schon, was du tun wirst? Nach Hause kann ich nie mehr zurück. Was ist das zwischen dem Amerikaner und dir? Ich habe nicht gewollt, dass es so mit uns kommt. Ich habe nichts von dir gewollt. Nichts. Aber ich wäre überall mit dir hingegangen. Du hast mich nur ausgecheckt, Puma. Ich war dir vollkommen egal. Du weißt, dass das nicht stimmt. Ich gehe in mein Zimmer. Franz nickte. Billy küsste ihn und ging. Sie schloss die Tür, ging durch den Flur, machte die Tür zu Tomczyks Zimmer auf, ließ sie wieder zufallen und stieg durch das Fenster hinaus in den Garten. John Moore fuhr ruhig und konzentriert. Es war nicht sehr dunkel und die Sterne wurden von hellen, schnell treibenden Wolken überdeckt. Alles war glatt gelaufen. Jetzt hatten die anderen Kamalo und sie das Geld. 4 Millionen. Er war stolz auf sich. Er hatte während des Austauschs die Ruhe bewahrt. Er wusste, dass der Coup noch nicht ganz gelaufen war, aber er hatte keine Angst mehr. Mann, fühle ich mich gut. Halt mal da vorne auf dem Parkplatz an. Ich muss mal pissen. Auch. Soll ich nicht einfach hier auf dem Seitenstreifen? Ich hab's nicht so gern, wenn man mir dabei zusieht. Ist mir gar nicht recht, dass das viele Geld da jetzt allein im Auto liegt. Nein, nicht. Tu's nicht. Sei still. Bitte. Im ersten Weg, wenn du abhauen willst, mach's. Aber so wie du bist, bin nichts. Nein. Er gab ihr eine Ohrfeige, die sie aus dem Gleichgewicht warf. Billy packte einen faustgroßen Stein. Schlag mich nicht nochmal. Oder ich schlag dir irgendwann, wenn du schläfst, den Schädel ein. Scheiße! Komm endlich! Warte. Was machst du? Das siehst du doch. Hunderttausend. Fast 100.000. Warum hat er mich nicht umgelegt? Sie hat ihn daran gehindert. Sie hat dir das Leben gerettet und hat dir das Geld gegeben. Was machen wir jetzt? Wir teilen das Geld. Und du fährst nach Hause. Hast du eine Ahnung, wo sie sind? Ich finde ihn. Was soll das? Ich denke, wir arbeiten zusammen. Wo ist Ihre Pistole, Schwiefka? Ich habe keine. Wer ist das überhaupt? Mein Partner. Dachten Sie, ich komme allein? Ich habe mit Ihrem Vater gesprochen. Und? Ich glaube nicht, dass er die Polizei einschaltet. Er will um jeden Preis vermeiden, dass irgendwas an die Öffentlichkeit kommt. Und wie geht's jetzt weiter? Wir nehmen den Zug. Heute Abend, 20.37 Uhr, Gleis 22, über Straßburg. An Paris, morgen früh, 6.35 Uhr, Gare de l'Est. Wir fahren mit dem Taxi zum Gare de Lyon und von da geht es 8.12 Uhr mit dem Train Bleu weiter nach Montreux. Fahrkarten und Pässe geben wir beim Schlafwagenschaffner ab. Wir passieren die Schweizer Grenze bei Valorbe. In Lausanne steigen die Zöllner aus. Wir steigen 20 Minuten später in Montreux aus. Wir mieten uns einen Wagen. Von Montreux aus geht es weiter über Fribourg nach Bern. Und dort auf die E4 nach Zürich. Mit der Kasse abgehauen. Und das Mädchen ist bei ihm. Entführt? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich rufe meinen Partner drüben an. Wie lange brauchst du? Nicht lange. Ruf mich in 2 Stunden wieder an. Gut. Es wird eine Menge Ärger geben. Ja, das wird es. Verrückt sein, wenn du denkst, dass ich dich heirate. Sag das nicht nochmal zu mir. Du hast mich gefragt. Ich hab's gesehen. Im Flughafen. Du wolltest abhauen. Hier ist dein Anteil. Auf dem Konto, wo es hingehört. Jeder die Hälfte. Dein Konto, die Nummer haben sie nach. Warum hast du Schwiefka erschossen? Ich sehe es einem Mann an, ob er bereit ist zu töten oder nicht. Er wollte es tun. Lügst. 1 Million ist ein guter Grund, einen Mann umzubringen. Aber ich habe nicht mal dran gedacht. Ich wusste, dass es dir nicht recht ist. Und das war mir wichtiger. Genauso ist das gewesen. Du glaubst mir nicht, weil du mir nicht glauben willst, Baby. Nenn mich nicht Baby. Okay, Baby, Baby. Wenn wir in New York sind, wirst du meine Mutter kennenlernen. Das ist er. Das ist mein Junge. Robert? Oh, wo bist du? Oh, ich war so lange allein hier. Ja, bestimmt. Ja, gut. Warte noch, Jungchen, ich muss dir noch was sagen. Also, hier ist Besuch für dich. Hallo? Hallo? Oh, ich dachte schon, du bist nicht mehr dran. Ja, ein Freund von dir aus Europa. Ja, er will auch mit dir sprechen. Er will sie auch sprechen. Ich mach uns einen Kaffee. Ich bring dich um. Deine Mutter ist eine sehr nette Frau. Ich mag sie. Du verdammtes Dreckschwein! Ich weiß. Also? Ich komme. Lass mich mal sehen. Wann? Sofort. Beeil dich. Er ist da. Tom Chick drehte sich um. Sein Gesicht war kalkweiß. Er sah sie mit blicklosen Augen an und schwieg. Dann flüsterte er irgendetwas, was sie nicht verstand. Er ist da. Er ist bei meiner Mutter. Dieses Scheißschwein! Er tut dir nichts. Niemals. Ich leg ihn um! Du wartest hier! Wenn du abhaust, leg ich dich auch um! Ich soll es mir gleich tun! Ich laufe nicht weg. Ich will dich überall, Baby. Überall. Das Haus sah weder von außen noch von innen aus wie eine gute Adresse. Er ging die Treppen hoch und 2 Minuten später stand er vor der Tür. Sie war nicht abgeschlossen. Es war ein großes Zimmer und die Fenster waren verhängt. Bis auf zwei Matratzen, ein Männerjackett, eine Couch und einen Fernseher war es leer. Er sah sich um und entdeckte den Teller voller Zigarettenkippen neben einer Matratze. Der Zettel lag darunter. Darauf eine Telefonnummer, eine Zimmernummer und ein großes B. Bist du weggelaufen, Billy? Ich hatte Angst. Sprich nicht weiter, hör zu. Siehst du das Waschbecken mit dem kaputten Spiegel rechts neben der Tür? Ja. Hinter dem Spiegel. Sieh nach. Ich warte. Ich hab ihn. Mach ihn auf. In dem braunen Umschlag steckte der Einzahlungsbeleg eines Schweizer Nummernkontos. Über 2 Millionen Mark. Hast du es gesehen? Ja. Er hat es einfach vergessen. Ich habe Angst, dass er mich umbringt, Puma. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Es ist vorbei. Er wollte einen Mann erschießen und ist dabei selbst erschossen worden. Bist du noch dran? Ja. Komm schnell her, Puma. Bitte. Warum sagst du nichts? Lass uns zusammen weggehen von hier. Irgendwo hin. Lass mich nicht allein, Puma. Puma! Puma! Sie wartete. Sie wartete die ganze Nacht. Am nächsten Morgen verließ sie die Stadt. Puma, nach dem gleichnamigen Roman von Ulf Mier. Es sprachen Franz Morgenroth, Christian Redl, Billy, Merit Becker, Robert Tomczyk, Marc Hosemann, John Morham, Hermann Lause, Schwiefka, Wolf-Dietrich Sprenger, Kommissar Belfond, Horst Mendroch, Franz Kammerloh, Jürg Löw, Gustav, Jean Faure, Wanda Tomczyk, Evelyn Matsura. Erzähler Joachim Kerzel. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer und Matthias Fischenich. Regieassistenz Pierre Bergen. Bearbeitung Peter Schilzke. Regie Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2004.